ARD. Brüder von Hilary Mantel. Hörspielserie von Walter Adler. Teil 3. 1780 bis 1786. Was mir hier in Paris so gut gefällt, ist die ständige Veränderung. Dauernd wird irgendetwas abgerissen und etwas anderes neu gebaut. Hören Sie, kann ich Sie zu Ihrer Wohnung bringen? Kümmern Sie sich lieber um das. Ja, das ist meiner. Was? Ich komme schon zurecht, schließlich lebe ich hier. Passen Sie auf! Vorsicht, der Koffer! Ich habe Ihnen meine Adresse auf einen Zettel geschrieben. Was? Hier. Oh, ja. Sie wissen, wo Sie hin müssen, oder? Ja, danke. Ich habe ein Empfehlungsschreiben an einen Anwalt auf der Ile Saint-Louis dabei. Einen gewissen Vinot. Ich erwarte Sie. Wenn Sie nicht kommen, werde ich mich auf die Suche nach Ihnen machen. Das Mädchen greift nach der kleinsten ihrer Taschen und dann reckt sie sich plötzlich zu ihm hoch und gibt ihm einen Kuss aufs Kinn. Ja, ich komme. Adieu. Woraufhin sie davonwirbelt und in der Menge verschwindet. Françoise, Julie, du au trois. Françoise. Rue de la Tixandrie. Sie kommt aus Troyes, genau wie ich. Sie ist die Sorte Mädchen, angesichts derer meine Schwestern missbilligen, die Lippen kräuseln. Kein Wunder. Sie sieht gut aus, ist lebhaft, hat Geld, aber keine Eltern mehr und verbringt die Hälfte des Jahres in Paris. Maître Vinot ist ein rundlicher, streitlustiger Mann mit plumpen Händen. Tja, wir können es mit Ihnen versuchen, mehr nicht. Wir können es nur mit Ihnen versuchen. Versuchen? Eins steht jedenfalls fest, Sie haben eine fürchterliche Klaue. Was lehrt man euch denn heutzutage? Ich hoffe, Ihr Latein entspricht den Anforderungen. Maître Vinot, ich habe 2 Jahre als Kanzlist gearbeitet. Glauben Sie etwa, ich bin hier, um Briefe zu kopieren? Mein Latein ist ausgezeichnet, mein Griechisch ebenfalls. Ich spreche fließend Englisch und ganz passabel Italienisch, falls es Sie interessiert. Wo haben Sie das denn gelernt? Ich habe es mir selbst beigebracht. Sie würden gern reisen? Ja, wenn sich die Möglichkeit böte, würde ich gern mal nach England fahren. Sie bewundern die Engländer, ihre Institutionen? Ja, ein Parlament könnten wir auch gebrauchen, finden Sie nicht? Ein wirklich repräsentatives, meine ich, nicht eines, das von Korruption zerfressen ist wie das Englische. Hören Sie zu, ich laufe meinen Kanzlisten nicht nach, um mich ihrer Moral zu versichern und sie in die Kirche zu scheuchen. Aber diese Stadt ist kein sicherer Ort. Alle möglichen Bücher zirkulieren. Ohne den Stempel des Zensors. Oh. Und was in einigen Cafés geredet wird, durchaus auch in den Schitten, grenzt an Landesverrat. Ich dulde keine Aufwiegelei. Nicht in meinen Geschäftsräumen. Sehr wohl, Maître Vinot. Ja? Maître Perrin lässt fragen, ob Sie Jean-Nicolas Sohn einstellen wollen. Oh Gott. Haben Sie Jean-Nicolas Sohn mal gesehen? Ich meine, hatten Sie mal das Vergnügen, sich mit ihm zu unterhalten? Nein, ich dachte einfach, der Sohn eines alten Freundes. Sie wissen schon. Außerdem ist er sehr intelligent, wie man hört. Ach ja? Man hört auch noch ganz anderes. Nein, ich stelle diesen dreisten Burschen hier ein, diesen jungen Mann aus Troyes, der sich bereits als großmäuliger Aufwiegler entlarvt hat. Aber was ist das schon, gemessen an den Gefahren eines einzigen Arbeitstags mit Camille de Moulin? Na gut, keine Sorge. Perrin will ihn ohnehin selbst übernehmen. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Leben und leben lassen, sage ich immer. Maître Perrin ist ein alter Kollege von mir, sehr beschlagen im Steuerrecht. Das heißt, er sei Sodomit. Aber geht mich das etwas an? Ein privates Laster. Maître Vinot, ich möchte gern in Paris Karriere machen. Nennen Sie sich Danton. D'. Anton. Das macht einen besseren Eindruck. Aha. Auf wen? Nicht auf den Adel, aber sehr viele zivilrechtliche Klagen kommen aus den unermesslichen Reihen derer, die sich von Rang und Würden blenden lassen. Was macht es schon, wenn alle wissen, dass der Titel nicht echt ist? Georges Jacques poltert die Treppe hinunter und tritt auf die Straße hinaus. Er muss immer wieder an Françoise Julie denken. Mein Name ist Georges Jacques de Anton. Françoise Julie, Françoise. Rue de la Tixonderie. Ach, wo immer das auch sein mag. Auf dem Pont Neuf stehen die Buden der öffentlichen Briefschreiber. Und Händler bieten auf wackeligen Ständen ihre Waren feil. Er sieht ein paar Körbe mit gebrauchten Büchern durch. Eine sentimentale Romanze, mehrere Werke von Ariost. Ein ungelesenes, noch ganz neues Buch, das in Edinburgh publiziert worden ist. Die Sklaverei von Jean-Paul Marat. Er geht nach Saint-Antoine, stellt sich vor die Bastille, schaut zu den 8 Türmen hinauf. Er hat Mauern wie Cliffs erwartet. Die Mauern sind 2,5 Meter dick. Ich habe mir das alles größer vorgestellt. Es reicht. Oder wären Sie gern da? Es gibt Männer, die nie wieder herausgekommen sind. Der Abend senkt sich herab. In einer Wohnung im 3. Stock in der Rue de la Tixanderie öffnet eine junge Frau ihrem neuen Liebsten die Tür und zieht sich aus. Auf der Île Saint-Louis sieht sich Maître Desmoulins Sohn Camille mit trockenem Mund dem schwerfälligen Charme seines neuen Arbeitgebers ausgesetzt. Riegel werden vorgeschoben, Lampen entzündet. 1781. Per Gesetz wird verfügt, dass Offizier nur werden kann, wer 4 adelige Vorfahrengenerationen nachweisen kann. Mai 1781. Louis XVI hat wieder einen neuen Generalkontrolleur der Finanzen ernannt. Jean-François Joly de Fleury. Wie man hört, wird Fleury die Steuern auf Nahrungsmittel um 10% erhöhen. Am 27. April 1784 wird, nach mehrjähriger Zensur im Pariser Théâtre National de l'Odéon, der tolle Tag oder Figaros Hochzeit von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais uraufgeführt. Liebe Marie-Cécile, geliebte Schwester, heute kann ich dir endlich mitteilen, dass ich nicht nur in Reims mein juristisches Examen mit Erfolg abgelegt habe, sondern auch als Advokat ins Parlament von Paris aufgenommen wurde. Es ist noch nicht das, was ich mir vom Leben erhoffe, aber es ist ein Anfang. Ich habe Maître Vinot und die Île Saint-Louis verlassen, arbeite in den verschiedensten Kanzleien und ziehe von Unterkunft zu Unterkunft. Ich nehme Mandate unterschiedlichster Art und Zahl wahr. Nachdem ich erst einmal das Erfolgsrezept gefunden habe, liegt der größere Teil meines Verstandes brach, denn ich bin von Leuten umgeben, die weit weniger intelligent sind als ich. Ich weiß, was ich brauche. Ich brauche Geld und eine gute Ehe und ich muss Ordnung in mein Leben bringen. Ich brauche Kapital, um eine eigene Anwaltspraxis aufbauen zu können. Geliebte Schwester, ich hoffe sehr, dass du deinen Entschluss, dein Leben hinter Klostermauern zu verbringen, nicht bereut hast und dass du gesund und glücklich bist. Ich bin es, dein dich liebender Bruder Georges Jacques. P.S. Ich schreibe mich jetzt de apostrophe Anton, eine kleine Notlüge, die aber mächtig viel Eindruck macht. Maître Camille Desmoulins praktiziert mittlerweile seit einem halben Jahr als Anwalt. Sein Erscheinen vor Gericht ist eine Rarität. Und wie so manche Rarität zieht es eine Schar von Connoisseuren an. Eine Horde Studenten hängt an seinen Fersen, als wäre er ein großer Jurist. Sie verfolgen die Entwicklung seines Stotterns und seine Versuche, es loszuwerden. Auch sein nachlässiger Umgang mit Fakten entgeht ihnen nicht. Ebenso wenig wie seine Fähigkeit, noch das banalste richterliche Diktum zum Dekret eines bewährten Tyrannen umzudeuten, dessen Festung er und nur er allein stürmen muss. Es ist eine sehr eigene Art, die Welt zu sehen. Die unvermeidliche Sichtweise des Wurms, der sich krümmt, wenn er getreten wird. Bei der heutigen Verhandlung ist es um Weiderechte gegangen. Ein obskurer Präzedenzfall, der keine Rechtsgeschichte schreiben wird. Maître Desmoulins rafft seine Unterlagen zusammen, strahlt den Richter an und verlässt den Gerichtssaal mit fliegendem Haar, munter wie ein frisch entlassener Häftling. Halt! Desmoulins! Was? Warten Sie! Ah, Maître Danton, Sie sind es. Ich sehe, dass Sie es nicht gewohnt sind zu gewinnen. Sie müssen Ihrem Opponenten Ihr Mitgefühl ausdrücken. Wozu wollen Sie denn mein Mitgefühl? Sie haben doch Ihr Honorar. Es ist ein geziemender Akt der Heuchelei. Das gehört sich einfach so. Sie meinen, ich darf Schadenfreude zeigen? Ja, wenn Sie so wollen. Ich darf sagen, das lernt man also beim Maître Vino. Wenn es Ihnen ein Bedürfnis ist... Mein erster Fall war ganz ähnlich wie dieser. Ja. Ich habe einen Hirten vertreten gegen seinen Lehnsherrn. Aber Sie haben sich ja weiterentwickelt. Moralisch nicht, nein. Haben Sie auf Ihr Honorar verzichtet? Mhm. Ach, das dachte ich mir. Dafür hasse ich Sie. Wirklich, Maître Danton? Kommen Sie, gehen wir ins Café de l'École. Ja, ich lade Sie ein. Das Café de l'École gehört François Jérôme Charpentier, einem Steuerprüfer. Es ist eine Liebhaberei und zugleich sein zweites Standbein. Buonasera. Guten Abend, Maître Danton. Guten Abend. Guten Abend, Maître Desmoulins. Monsieur Charpentiers Gattin Angélique war vor ihrer Heirat Angelica Soldini gewesen. Sie ist eine vernünftige, sparsame Frau, robust wie Granit. Sie ist jeden Tag im Café, mollig, samtäugig, demonstrativ verheiratet. Maître Danton besucht uns jeden Tag. Ich habe sein Italienisch verbessert. Er spricht es mittlerweile fließend. Er hat eine so schön, kultiviert klingende Stimme. Was würden Sie sagen, Danton? Bin ich ein schlechter Anwalt oder habe ich bloß lauter hoffnungslose Fälle? Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn Sie mehr Fälle übernehmen. Jedes Mal erschienen, wenn man Sie erwartet und gegen Honorar arbeiten würden, so wie jeder normale Anwalt. Sie finden es sicher tadelnswert, dass ich versuche, mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Sich Ihren Lebensunterhalt zu verdienen? Das ist Plünderung, was Sie betreiben. Raub. Plünderung? Und, ja, und das wissen Sie genau. Wirklich, Maître Danton, Sie machen sich lächerlich mit dieser korrupten Attitüde. Sie müssen doch wissen... Korrupt? Ja, korrupt. Sie müssen doch wissen, dass eine Revolution vor der Tür steht. Dass Sie sich irgendwann entscheiden müssen, auf welcher Seite Sie stehen. Und diese Revolution, die vor der Tür steht, die wird uns allen den Lebensunterhalt sichern? Darauf müssen wir hoffen. Hören Sie, ich muss gehen, einen Klienten besuchen. Er wird morgen gehängt. Ach, ist das bei Ihnen üblich? Oh, meine Klienten werden immer gehängt. Selbst bei den Eigentums- und Ehesachen. Danton, ja. Warum verschwenden Sie Ihre Zeit mit dieser läppischen Unterhaltung? Warum sind Sie nicht damit beschäftigt, sich einen Namen zu machen? Vielleicht brauche ich mal eine Pause vom System. Seinen schwarzen, glänzenden Augen sehe ich die Ängstlichkeit des geborenen Opfers. Die tödliche Erschöpfung leichter Beute. Camille. Wie sind Sie nur in diesen fürchterlichen Zustand geraten? Weißt du, ich war auf einer Schule, wo es immer eiskalt war. Oh. Und das Essen furchtbar geschmeckt hat. Das ist mir irgendwie in Fleisch und Blut übergegangen. Naja, das wäre schon schön. Riesige, lodernde Kaminfeuer. Und jeden Abend essen gehen. Und jeden Morgen neben jemanden aufwachen, den man wirklich mag. Man muss weiterkommen. Egal, was man macht, man muss ganz nach oben. Du musst dir klar darüber werden, was du wirklich willst, Camille. Ich soll eine meiner Cousinen heiraten. Rose Fleur. Das wurde schon vor Jahren arrangiert. Bei uns heiraten alle einen Vetter oder eine Cousine. Na, damit das Geld in der Familie bleibt. So, ja. Letztlich ist ja egal, wen man heiratet. Ach ja. Und was ist mit deinen Eltern? Wie sind die? Die wechseln kein Wort mehr miteinander. Ach. Das ist noch so eine Familientradition. Jemanden zu heiraten und dann festzustellen, dass man ihn nicht leiden kann. Mein Vetter Antoine, ja? Einer von den Fouquier-Tanvis, hat seine Frau angeblich ermordet. Was? Ja. Ermordet? Und ist er verurteilt worden? Ja, es gab nicht genügend Beweismaterial, um einen Prozess anzustrengen. Was wenig überraschend ist, denn Antoine ist selbst Rechtsanwalt. Nein. Er ist vermutlich gut darin, Beweismaterial zu manipulieren. Diese Geschichte hat die Familie in den Grundfesten erschüttert. Deshalb war er für mich immer eine Art Held. Für mich ist jeder ein Held, der bei meiner Familie Anstoß erregt. Antoine Saint-Just zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht genau, wie wir verwandt sind. Irgendein entfernter Vetter. Bist du denn alles verwandt? Er ist kürzlich mit dem Familiensilber durchgebrannt. Und seine Mutter, eine Witwe, hat sich doch tatsächlich ein Lettre de Cachet ausstellen und ihn einsperren lassen. Wenn er wieder rauskommt, irgendwann werden sie ihn ja freilassen müssen, wird er einen Mordswut haben. Er wird ihm das nie verzeihen. Er ist ein großer, kräftiger Bursche. Arrogant und unglaublich eingebildet. Wahrscheinlich schmiedet er im Moment gerade wutschäumende Rachepläne. Er ist 19. Vielleicht schlägt er ja eine Verbrecherlaufbahn ein. Dann werden nicht mehr alle auf mich schauen. Solltest du ihm schreiben? Und ihn ein bisschen ermuntern. Ja, vielleicht mache ich das. Wie alt bist du eigentlich? 27. Dann bist du ja nur ein Jahr älter als ich. Ich habe ein paar Gedichte veröffentlicht, das ist nichts Besonderes. Aber es ist ein bescheidener Anfang. Schreiben würde ich am allerliebsten. Ich möchte einfach irgendwo ruhig und ungestört leben. Am liebsten irgendwo, wo es warm ist. Und zusehen, dass ich was Ordentliches zu Papier bringe. Gibt es auch irgendjemand, den du magst? Mein Freund Robespierre. Aber der lebt in Arras. Deswegen sehe ich ihn nie. Und Maître Perrin ist auch sehr, sehr nett zu mir. Mir unbegreiflich, wie Camille da sitzen und sagen kann, Maître Perrin ist sehr nett zu mir. Macht dir das denn nichts aus? Was die Leute sagen? Ja. Nun, ich würde mir natürlich wünschen, nicht Gegenstand allseitiger Abscheu zu sein. Aber ich würde nicht so weit gehen, diesen Wunsch, mein Verhalten beeinflussen zu lassen. Ich wüsste einfach gern, also von meiner Warte aus, ob an den Gerüchten was dran ist. Ach so, du befürchtest, ich könnte ins Gericht laufen und überall herum erzählen, dass ich die Nacht mit dir verbracht habe? Jemand hat mir erzählt, also neben einigen anderen Dingen, dass du ein Verhältnis mit einer verheirateten Frau hast. Ja. In gewisser Weise schon. Du hast wirklich eine interessante Bandbreite von Problemen. Ich würde dir ja mehr über Annette Duplessis erzählen, aber das Leben ist einfach zu kurz. Gabriela, du kannst jetzt abräumen. Komme! Ist sie das? Das ist sie. Die Tochter von Angelika und François Jérôme. Ihr Name ist Gabrielle. Gabrielle. Sie ist 26. Sie ist größer als ihre Mutter. Hast du gesehen, was für eine schöne Stirn sie hat? Dazu braune Augen von großem Ernst. Ein braunes, glänzendes Haar. Es fällt ihr wie ein Pelzcape über den Rücken. Exotisch und scheinbar lebendig. Eine private Wärmequelle an kalten Tagen. Schau, sie errötet. Sie hat die rohe Kraft einer Wäscherin und eine Haut wie Seide. Mit seinen 27 Jahren hat Georges-Jacques Danton die Statur eines vielbeschäftigten Kohlenträgers. Es ist schwierig, ihn sich ohne die Narben vorzustellen. Aber womöglich würde er ohne sie auf eine grobschlächtige Weise gut aussehen. Gabrielle denkt... Aussehen ist nicht alles und Geld ist nicht alles. Verglichen mit ihm sind alle anderen Männer hier im Café klein, zahm und schwach. Im Winter 1786 wirft sie ihm lange, vertrauliche Blicke zu. Im Frühjahr 1787 wird sie ihm einen züchtigen Kuss auf seine geschlossenen Lippen hauchen. Im Februar 1786 wird Maximilien Robespierre zum Vorsitzenden der Akademie von Arras gewählt. Im Juli 1786 bringt die Königin ein Kind zur Welt. Ich vermute mal stark, dass sie zur Entschädigung für ihre ruinierte Figur ein paar neue Diamanten brauchen wird. Ne? Woran würden wir denn merken, dass ihre Figur ruiniert ist? Wir sehen sie doch nie. Hier kommt sie ja nicht. Sie hat etwas gegen Paris. Ich glaube, sie traut uns nicht. Allerdings ist sie natürlich auch keine Französin. Ihre Heimat ist fern. Meine Heimat ist auch fern, aber deshalb stürzt sie nicht die ganze Nation in Schulden. In Versailles, im Conseil du Roi, legt der Vicomte de Calonne Louis XVI Papiere vor. Majestät, unsere ausstehenden Zahlungen betragen 575 Millionen Livres. Die Einnahmen aber leider nur 245 Millionen Livres. Darüber hinaus verhält es sich leider so, dass bereits bis heute, wir haben erst August, die Hälfte der Staatseinnahmen des kommenden Jahres ausgegeben wurden. Ich schlage deswegen ein Reformprogramm vor. Frankreich ist ein reiches Land. Es könnte ein Vielfaches der derzeitigen Einnahmen erwirtschaften, was eindeutig Ruhm und Ehre der Monarchie mehren würde. Ruhm und Ehre, Vicomte, sind schön und gut, sehr angenehm. Aber ich will nur tun, was richtig ist. Um diese vermehrten Staatseinnahmen zu erzielen, werden grundlegende Veränderungen vonnöten sein, oder nicht? Das unheilvolle System der Steuerprivilegien muss ein Ende haben. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Tatsächlich muss von jetzt an jeder Adlige, Klerus, dritter Stand eine Grundsteuer entrichten. Ich fühle mich an Monsieur Necker, Monsieur Turgot und Monsieur Fleury erinnert. Die Binnenzölle müssen zugunsten des Freihandels abgeschafft werden. Sehen Sie, Vicomte, die Sache ist die. Selbst wenn ich persönlich derartige Maßnahmen begrüße, werden die Parlamente niemals zustimmen. Das ist ein schlagendes Argument, Euer Majestät. Euer Majestät haben mit der Ihnen eigenen unfehlbaren Treffsicherheit das Problem auf den Punkt gebracht. Doch wenn Euer Majestät die Maßnahmen für notwendig halten, ist es denn dann richtig, sich von den Parlamenten blockieren zu lassen? Warum nicht die Initiative ergreifen? Wie wohl das Wetter heute werden wird. Ich rate Euer Majestät, eine Versammlung von Notabeln einzuberufen. Eine was? Eine Versammlung besonders würdiger Vertreter, die Sie selbst aussuchen. Es wäre ein kühner Streich, ein Organ zu schaffen, das den Parlamenten dem Wesen nach übergeordnet ist. Der König bettet den Kopf in seine Hände. Es klang nach einer guten Idee, so wie es ihm sein neuer Generalkontrolleur der Finanzen, der Vicomte de Calonne, wortreich darlegte. Doch seine Minister sind alle äußerst redegewandt. Und die Dinge sind nie so einfach, wie Sie sie darstellen. Und dann sind da noch die Königin und ihr Kreis. Die Königin ist der Ansicht, dass ich die Parlamente, wenn sie sich mir das nächste Mal in den Weg stellen, einfach auflösen soll. Die Parlamente von Paris, die Provinzparlamente, zack, zack, zack, alle weg. Was kann aus dieser Denkweise anderes erfolgen, als ein Jahrzehnt der erbitterten Kämpfe, der Debatten, der Fehden und der Aufstände. Wir müssen aus diesem Kreislauf ausbrechen, Euer Majestät. Glauben Sie mir, bitte, Sie müssen mir glauben. Ich möchte Ihnen, François Jérôme, meinem künftigen Schwiegervater, reinen Wein einschenken. Ich habe ein uneheliches Kind. Aha. Einen Sohn. So. Er ist 4. Ich hätte es Ihnen wohl schon früher sagen sollen. Warum denn? Die freudigen Überraschungen sollte man sich stets bis zum Schluss aufsparen. Ja, ich komme mir vor wie ein Heuchler. Dabei habe ich gerade erst Camille ins Gewissen geredet. Bitte sprechen Sie weiter, Jean-Jacques. Ich bin ganz Ohr. Ja. Wir haben uns in der Kutsche kennengelernt. Ich habe Ihnen meine Adresse auf einen Zettel geschrieben. Bei meiner ersten Fahrt nach Paris. Sie gab mir ihre Adresse. Ich habe sie besucht und dann... Und dann? Nun ja. Und nein, ich bin nicht mehr liiert mit ihr. Es ist vorbei. Das Kind ist auf dem Land bei einer Amme. Sie haben ihr natürlich angeboten, sie zu heiraten. Ja, ja. Und warum wollte sie nicht? Hm. Wahrscheinlich hat ihr mein Gesicht nicht mehr gefallen. Behandelt mich wie eine x-beliebige Frau eines Handwerkers. Wenn ich heirate, muss es sich lohnen. Ich will nicht irgendeinen kleinen Kanzlisten, ein Niemand. Und du mit deinen Gefühlsausbrüchen und deinem Eigendünkel, du läufst doch dem nächstbesten Rock hinterher, ehe ein Monat vergangen ist. Vater Unbekannt hat sie auf der Geburtsurkunde vermerken lassen. Aber jetzt hat Françoise den Mann gefunden, den sie heiraten will. Einen gewissen Maître Huet de Pézy, einen königlichen Rat. Maître Huet erwägt, sein Amt zu verkaufen. Er hat etwas anderes vor. Und er hat es mir zum Kauf angeboten. Was will er denn dafür? 68.000 Livres. Das ist doch ganz und gar ausgeschlossen. Ich weiß, der Preis ist völlig überhöht. Aber er ist zugleich die Vergleichssumme für das Kind. Maître Huet wird die Vaterschaft anerkennen. Es wird alles in der korrekten rechtlichen Form vollzogen. Und dann liegt das Ganze hinter mir. Ihre Familie hätte Sie zwingen sollen, Sie zu heiraten. Was sind das nur für Leute? In gewisser Hinsicht liegt das Ganze dann hinter Ihnen. Aber was ist mit Ihren Schulden? Ich wüsste gar nicht, wie Sie diesen Betrag überhaupt auftreiben könnten. Also, es gibt noch einen weiteren Aspekt bei dieser ganzen Sache. Und ich fürchte, er wird Ihnen nicht gefallen. Françoise hat angeboten, mir das Geld selbst zu leihen. Was? Sie ist wohlhabend. Wir haben die Einzelheiten noch nicht besprochen, aber ich nehme an, der Zinssatz wird nicht zu meinen Gunsten ausfallen. Das ist ja perfide. Meine Güte, was für ein Miststück. Sie will mir abringen, so viel sie nur irgend kann, was ja verständlich ist. Schließlich hat sie den ganzen Schmerz ertragen müssen und die Schande. Ich möchte das innerhalb der kommenden Monate regeln. Ich will einen Schlussstrich ziehen und mit Gabrielle ganz neu beginnen. Ein Schlussstrich würde ich das nicht nennen. Es ist eher das Gegenteil. Sie nehmen eine Hypothek auf Ihre Zukunft auf. Können Sie denn nicht... Nein, nein, ich kann mich nicht mit ihr anlegen. Ich habe sie mal sehr gern gehabt. Außerdem denke ich an den Jungen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin einfach alt und abgebrüht und sorge mich um Sie. Wann will diese Frau die letzte Zahlung haben? Am ersten Quartalstag 91. 91? Vier Jahre? Ja, ja, ich habe 4 Jahre Zeit. Ich werde das Beste aus der Sache machen. Nun, man kann als königlicher Rat zweifellos gut verdienen. Das will ich nicht bestreiten. Er ist jung, er ist unerfahren, er ist in jeder Hinsicht gefordert. Und er kann unmöglich so selbstsicher sein, wie er sich gibt. Sie wissen ja, was Maître Vinot sagt. Er meint, dass unruhige Zeiten vor uns liegen. Und in unruhigen Zeiten nehmen die Rechtsstreitigkeiten zu. Ich könnte mir denken, dass zwischen jetzt und 91 irgendetwas geschehen wird, was Ihre Geschicke begünstigt. Habt ihr Anregungen oder Kritik? Wir sind erreichbar unter brüder@wdr.de und freuen uns auf eure Nachrichten. Und jetzt haben wir noch einen Hörtipp für euch. Große Momente, die die Welt verändert haben. aber auch das Alltagsleben der Menschen früher. In Alles Geschichte, History von Radiowissen, nehmen wir euch mit auf spannende Zeitreisen. Wir erleben, wie das Gestern mit dem Heute zusammenhängt. Und vor allem erzählen wir einfach gute Geschichten. Von der Wiedervereinigung bis zum Ende der Sklaverei. Vom Fräulein vom Amt bis zu den Pyramiden und zum Löwenmenschen der Steinzeit. Alles Geschichte, der History-Podcast von Radio Wissen. Alle Folgen findet ihr in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.